Good morning. Guten Morgen. So now you know that God does not pay any attention to your title or prestige. Jetzt weißt du, dass Gott nicht auf Titel oder Ansehen achtet. You will be repaid, that means you will get reward for how you've learned and how you followed. Du wirst belohnt werden, das heißt, du wirst dafür belohnt werden, wie du gelernt hast, wie du nachgefolgt bist. Ah, Reinhard, that's not good, that's capitalism. Ah, Reinhard, das ist nicht gut, das ist Kapitalismus. God is supporting the employers. Gott unterstützt die Arbeitgeber. And the poor employees just have to work hard, even if the boss is mean. Und die armen Angestellten müssen eben hart arbeiten, auch wenn der Chef böse ist. Don't worry, the Bible always paints a complete picture. Keine Sorge, die Bibel malt immer das komplette Bild. Look at the next verse. Schau dir den nächsten Vers an. Employers, there we go, people. Arbeitgeber, da haben wir es, Leute. So I'm sure we have people listening to our devotions who are employers. Ich bin sicher, dass wir Arbeitgeber unter den Zuhörern unsere Andachten haben. I am an employer. Ich bin ein Arbeitgeber. As the president of Brazilian Kids Care, we hire a lot of people. Als Vorsitzender von Brazilian Kids Care beschäftige ich eine Menge Mitarbeiter. As the founding president of the EPS, we employ it. Also employ some people. Als Gründer und Vorsitzender der EPS beschäftige ich auch einige Leute. As a founding president of RH Publications and Ministry, we also employ a bunch of people. Als Gründer und Vorsitzender von Reinhard Hirtler Publications and Ministry beschäftige ich auch eine Reihe von Leuten. So, this next verse is written for me. Der nächste Vers ist also für mich geschrieben. And if you have people employed, it's written for you too. Und wenn du Mitarbeiter hast, ist er auch für dich geschrieben. Do you know what? Weißt du was? I've had so many fights, in a sense. I mean, not bad fights, yet fights. With managers who work for me. Ich hatte in gewisser Weise viele Streitigkeiten, keine böse Streitigkeiten, aber Auseinandersetzungen mit Managern, die für mich arbeiten. Because I insist on living this scripture. Weil ich darauf bestehe, diese Bibelstelle auszuleben. I think a Christian cannot tolerate social injustice. Ich denke, ein Christ kann soziale Ungerechtigkeit nicht hinnehmen. I really can't see how those two match, Christianity and social injustice. Ich sehe wirklich nicht, wie diese beiden Dinge zusammenpassen, Christentum und soziale Ungerechtigkeit. Look, here he says, employers treat your workers with equality and justice. Schau mal, hier sagt er, Arbeitgeber behandelt eure Mitarbeiter mit Gleichheit und Gerechtigkeit. I have to be careful that I don't get lost on this phrase here. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht in diesem Satz verfange. Because I easily can. Das könnte ich ganz leicht. Equality and justice. Gleichheit und Gerechtigkeit. Ah, Reinhard, you are a socialist. We don't like that. Ah, Reinhard, du bist ein Sozialist. Das gefällt uns nicht. I'm not a socialist. I just told you how the Bible says that the employees should work very, very, very hard. Ich bin kein Sozialist. Ich habe dir vorher schon gesagt, dass die Bibel verlangt, die Arbeitnehmer sollen sehr, sehr hart arbeiten. But look. Doch schau. You tell me, how is it just in the eyes of God? Erkläre mir, dass es in den Augen Gottes gerecht ist. That somebody works for you who gets paid minimum salary. Dass jemand, der für dich arbeitet, nur den Mindestlohn erhält. And his service makes you very wealthy. Obwohl seine Arbeit dir zu großem Wohlstand verhilft. Is that just? Ist das gerecht? Of course it's not just. Selbstverständlich. Nicht. Now, is it just that you as the owner and the founder of the company who carries all the responsibility that you should earn more? Yes, that's also just. Ist es gerecht, dass du als Eigentümer und Gründer einer Firma, der die ganze Verantwortung trägt, mehr verdienen sollst? Ja, das ist gerecht. You carry the whole responsibility. It's just. Du trägst die ganze Verantwortung. Das ist gerecht. But it is not just that any employer uses people to make himself wealthy while the people remain poor. Aber es ist nicht gerecht, wenn ein Arbeitgeber Mitarbeiter ausnutzt, die ihn reich machen, aber die Mitarbeiter selbst arm bleiben. And this is one subject the church has not been willing to touch. Und das ist ein Thema, das die Gemeinde nicht ansprechen will. Because I don't know why, I don't know their motives, but the church at large has not tackled this subject. Ich weiß nicht warum, ich kenne ihre Beweggründe nicht. Die Gemeinde insgesamt hat sich dieser Thematik nicht angenommen. So I always fight for everybody that I employ. Deshalb kämpfe ich immer für jeden, den ich beschäftige. beschäftige. In the beginning, when we hired a new financial director. Am Anfang, als wir eine neue Finanzdirektorin einstellten. She had to learn to overcome her fear and panic and live by faith. Musste sie lernen, ihre Angst und Panik zu überwinden und im Glauben zu leben. I treat people who work for us justly, and sometimes she says, Reinhard, we don't have the money to pay them a bonus. I said, I don't care. Ich behandle die Menschen gerecht, die für uns arbeiten. Und manchmal sagt sie, Reinhard, wir haben kein Geld, um ihnen einen Bonus zu zahlen. Ich sage dann, das ist mir egal. God provides, the money will be there. Gott wird dafür sorgen, das Geld wird da sein. And it always is there. Und es ist immer da. I cannot sleep when I know that people who work for me are treated unjustly. Ich kann nicht schlafen, wenn ich weiß, dass ich Menschen, die für mich arbeiten, ungerecht behandelt habe. Look what the Bible says. Schau dir an, was die Bibel sagt. As you know that you also have a Lord and Master in heaven who is watching you. Denn ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn und Meister im Himmel habt, der euch beobachtet. God is watching every employer how he treats his employees. Gott beobachtet jeden Arbeitgeber, wie er seine Mitarbeiter behandelt. But you know, one of the reasons I believe why the church has not tackled the subject. Aber weißt du, einer der Gründe, warum ich glaube, dass die Gemeinde dieses Thema nicht aufgegriffen hat, is the church has actually the same system inside of their own hierarchy and structure. Ist, dass die Gemeinde die gleiche Art von Hierarchie und Struktur hat. You know, we've got big guys, big people who are treated completely different than little guys, little people. Wir haben wichtige Männer und wichtige Leute völlig anders behandelt als einfache Männer und normale Leute. You tell me who is big and who is little. Sag mir, wer ist wichtig und wer ist unwichtig? In Christ we all equal. That's why he says you have to treat them equally and just. In Christus sind wir alle gleich. Deshalb sagt er, dass man alle gleich und gerecht behandeln muss. Can you imagine if every company that is owned by Christians would live like this? Kannst du dir vorstellen, wenn jedes von Christen geführte Unternehmen so handeln würde? Everybody who works for you gives everything and works intensely serving Jesus. Jeder, der für dich arbeitet, gibt alles und arbeitet mit Hingabe für Jesus. And you as an employer always remember, the Lord is watching me. Und du als Arbeitgeber denkst immer daran, der Herr beobachtet mich. So what would you do? Was machst du also? You would say, Lord, how do you want to treat them? Dann sagst du, Herr, wie soll ich sie behandeln? And then you would always treat them just like the Lord says, this way. Und dann behandelst du sie immer so, wie es der Herr dir sagt. We would have dignity and honor in our companies. Wir hätten Würde und Ehre in unseren Unternehmen. And we would be an amazing testimony of the goodness of our Lord. Wir wären ein erstaunliches Zeugnis für die Güte unseres Herrn. So, for me, this scripture has put the fear of God in my heart for a long, long time. Diese Bibelstelle hat mir schon vor langer Zeit die Ehrfurcht Gottes in mein Herz gelegt. That's why anybody who is involved with me as an employer is treated equally and just. Deshalb behandle ich als Arbeitgeber jeden Mitarbeiter gleich und gerecht. I am not an owner, I am a steward. Ich bin kein Eigentümer, ich bin ein Verwalter. So remember, employers. Arbeitgeber, denkt daran. Always remember. Denkt also immer daran. Steward your company well. Verwaltet euer Unternehmen gut. The Lord is watching you. Der Herr beobachtet euch. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.